Deutschlandfunk. Kommentar. In China schwächelt die Wirtschaft, die Exporte brechen ein und die Zuversicht der Unternehmer sinkt. Die chinesische Notenbank hat sich zu einem drastischen Schritt entschieden und die Währung abgewertet, schon den zweiten Tag in Folge. Nicht nur für die Chinesen hat das Konsequenzen. Ein Kommentar aus Shanghai von unserem Korrespondenten Markus Rimmele. China wertet seine Währung um 3,5% ab und schon gehen Schockwellen um die Welt. Überall sinken die Börsenkurse. Vom angeblich so drastischen Schritt der chinesischen Zentralbank ist die Rede. Die Aufregung ist aber übertrieben. Der Kurs des Yuan hatte in den vergangenen Jahren gegenüber dem US-Dollar deutlich zugelegt, seit 2005 um mehr als 30%. Wegen der faktischen Koppelung an die US-Währung war der Yuan dann zuletzt gegenüber anderen Währungen stark angestiegen, gegenüber dem Euro um 20%. Die jetzige Abwertung gleicht nur einen Bruchteil davon wieder aus und ist eine logische Reaktion. Das erklärt auch, warum deutsche Konzernchefs gelassen auf den Schritt der chinesischen Notenbank reagieren. Vielsagend ist die Abwertung aber trotzdem. Sie zeigt, dass Chinas Wirtschaftsumbau nicht so gut funktioniert wie erhofft. Peking sucht ein neues Wachstumsmodell. Weniger Abhängigkeit vom Export und von der Baubranche. Stattdessen sollen die Dienstleistungen wachsen, der Konsum Hightech. Dieser Prozess ist längst im Gange, doch er braucht viel Zeit. Zeit, die China vielleicht nicht hat. Krisenzeichen tauchen auf, am aufgeblähten Immobilienmarkt, an der Börse, bei den überschuldeten Unternehmen. In der darbenden Exportindustrie drohen Massenentlassungen. Das wäre das schlimmste Szenario für die regierenden Kommunisten, die nichts so sehr fürchten wie soziale Unruhen, in denen schnell die Machtfrage gestellt werden könnte. Die Abwertung des Yuan soll Chinas Exporteuren helfen, also den Vertretern des alten Wirtschaftsmodells. Es ist ein Versuch, den Strukturwandel etwas abzubremsen, um größere Verwerfungen in der Gesellschaft zu vermeiden. Ob dahinter vielleicht sogar eine grundsätzliche Abkehr von den angekündigten Wirtschaftsreformen steckt, das zu beurteilen, ist es noch zu früh. Pekings jüngste Interventionen und der krampfhafte Versuch, das Wirtschaftswachstum irgendwie bei 7% zu halten, zeigen aber, dass sich Peking im Zweifel immer für Stabilität und Machterhalt entscheiden wird und gegen allzu schmerzhafte Reformen, auch wenn diese langfristig für das Land besser wären. Viele Reformschritte, die einst vollmundig angekündigt wurden, lassen noch immer auf sich warten. Und noch etwas zeigt die Abwertung des Yuan, nämlich wie wichtig Chinas Wirtschaft mittlerweile für uns alle geworden ist. Eine kleine Korrektur an der Währung und die ganze Welt schreit auf. Vielleicht ist die Reaktion auch nur deshalb so heftig, weil uns jetzt erst bewusst wird, China, diese sichere Bank zum Geldverdienen der vergangenen drei Jahrzehnte, hat Probleme.